Transparenz für die Ohren. Und dann fange ich an. Läuft. Ja, schönen guten Abend zusammen zur Vorstandssitzung des Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Zuallererst, wir sind beschlussfähig. Und dann kommen wir zum Protokoll vom letzten Mal, vom 9.05.19. Wird das von uns, Beschließung der Tagesordnung. Wir haben eine Tagesordnung. Sind wir dafür, dass wir diese so haben möchten? Ich höre keine Gegenstimmen. Also von daher beschließen wir die Tagesordnung so, wie es ist. Beschlussfähigkeit habe ich eben schon erwähnt. Dann kommen wir gleich zu den Berichten. Im Moment sind Frank, Ralf und Bastian nicht da. Dann wäre ich mit dem Bericht. Fangen wir mit Tatjana an. Ja, hallo zusammen. Ich hatte die Ehre, unsere Partei im Jugendzentrum Hagenbusch zu vertreten und wir haben 8% geholt. Yay. 6,6. Ansonsten viel Korrespondenz mit Mitgliedern, viel Ticketbearbeitung, auf jeden Fall viel Kommunikation und natürlich Wahlkampf für alle, denke ich. Gibt es Fragen dazu? Ich, Esel, mach mich zuletzt. Elder? Ja, also bei mir jetzt auch ein bisschen Veranstaltung. Stopp, Elder. Du bist nahezu gar nicht zu verstehen. Wally macht denn derzeit schon nochmal das Protokoll, das hast du gar nicht. In Zeile 36. Ja, gern. Protokoll vorher? Hatte ich sogar davor schon gemacht. Zeile 36, rückspringen zum Protokoll. Ist das Protokoll vom 9.05.2019 angenommen oder hat jemand was dagegen? Ich höre keine Gegenstimmen. Dann ist das einstimmig. Ja, dann springen wir auch wieder zu mir zurück. Ich habe mich, ebenfalls bei Qual der Wahl habe ich ein bisschen Tatjana mit unterstützt, war noch dran. Habe mich aber auch noch mit den Viersener Plakaten geärgert, die jetzt doch vor kurzem nochmal geliefert wurden. Davon bin ich fast vor der Wahl schon ein paar Mal ausgegangen, dass das noch passiert. Und habe noch Nachfolgeanfragen zum Kreistagmandat noch bearbeitet. Okay, ich muss mich gerade nochmal ganz kurz sortieren. Ich muss gerade ein Fenster schieben, sonst sehe ich nicht, wer jetzt alles noch reinkommt oder auch nicht von den Vorstandsmitgliedern. Ansonsten müsst ihr mir Bescheid geben. Gut, Bernd, möchtest du? Das Übliche. Zahlen sind eingetragen. VKV-Stände habe ich hier, die muss ich noch ins Open Exchange übertragen. Und ansonsten Tätigkeit steht im Pad. Und ich bin erstaunt, dass das allererste Mal, solange ich Vorstand bin, schon eine Weile, dass wir keinen einzigen Zuhörer haben, keinen einzigen Gast, gar nichts. Das ist krass. Also da müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen. Danke. Okay, bitte, die Frage beantworte ich dir gerne. Es ist Eishockey Deutschland gegen Tschechien im Moment live im Fernsehen und das verfolgen sehr viele. Oder die sind alle im Wahlkampf machen. Ich komme dann zu mir. Ich war bei der PolGF-Sitzung, habe aber nichts gesagt. Das übliche RT, VKV-Betreuung, damit meinte ich Höxter. Heute war Abschlussveranstaltung Meckern beim Bäcker. War ich halt auch. Raumanmietung Herne, das ist Vorbereitung CSD, das ist aber allerdings mehr Kreisverbandsarbeit, genauso Infostände, Plakatierung, das ist alles Kreisverband, habe ich aber trotzdem eingetragen. Und ich habe bald 3,5 Wochen Urlaub und werde den ein oder anderen Kreisverband und VKV auf ihren Stammtischen besuchen während der Zeit. Dankeschön. Noch Fragen an den Landesvorstand, da kaum jemand als Gast da ist und Fragen stellen kann, machen wir ganz schnell weiter. Wollen wir das in den Terminen veröffentlichen, ist eigentlich meine Frage, weil wir haben jetzt die Termine. Also ich lese vor, 25.05. Japan-Tag in Düsseldorf, das ist dieses kommende Wochenende, genauso wie die Europawahl 2019, das wissen wir alle. Am 8.06. CSD Bielefeld Pride Day und am 8.06. Big Brother Awards abends in Bielefeld, dazu haben wir noch einen Antrag. Am 16.06. Abschaltung der Piratenpads endgültig. Auch da müssen wir als Vorstand noch was überlegen. 21.06. bis 24.06. Bildungsfestival in Essen. Eventuell mit einer Diskussion mit Frank. Und dann haben wir im August die Gamescom 2019 in Köln. Und da rauscht gerade noch ein neuer Termin ein. Das ist der 31.05. bis 2.06. Das ist übernächstes Wochenende. CSD in Düsseldorf. Schön. Fragen zu Terminen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ja. Oder doch, bitte? Bernd? Unsere Klausur steht, glaube ich, nicht drin, die wir, meine ich, beschlossen hätten, oder? Und die anderen Termine, die wir noch in der Pipeline haben, stehen auch nicht drin. Die sollten wir langsam mal irgendwie verkünden, oder? Das war jetzt die Frage. Tun wir das jetzt so? Ich habe eben die vorbereitenden Maßnahmen gesehen, aber eben erst. Ja, bitte. Dann haben wir, wenn das jemand mitschreiben würde, am 9.6. Klausurtagung Landesvorstand. Jetzt hatte ich das eben auf. Welches Datum hatten wir nochmal für Newbie-Treffen? 13. Genau, 13. ist Newbie in Herne. Newbie-Treffen. Ihr schreibt doppelt. 13.7. 13.7. im Übrigen. 13.7. Und 14.7. Marina 2, Marina NRW 2. Vielen Dank für das Mitschreiben. Zur Veröffentlichung werden wir wahrscheinlich noch etwas entwerfen müssen, was wir über die Mitgliederliste schicken, ne? Oder über... Ein Umlaufbeschluss über die Kosten wäre schon mal schick vorab. Oh ja, das stimmt. Das wurde ja bisher... Okay, den Umlaufbeschluss muss ich schreiben. Alles klar. Marina NRW hatten wir letztes Mal eine Wiki-Seite, die könnte ich dann auch wieder anlegen, wie ihr das neue Mitgliedertreffen verbreiten wollt, müsst ihr euch überlegen. Da macht Wiki ja wahrscheinlich eher weniger Sinn. Da laufen im Moment gerade mit Tatjana und Frank Vorbereitungen bei uns und das werden wir jetzt, glaube ich, auch zeitnah abschließen innerhalb der nächsten Tage. Die Lorbeeren gehen in dem Fall an Elder. Ich habe ja noch nicht gesagt, dass das Lorbeeren zu verteilen sind. Ich habe nicht gesagt, dass das gut war. Ist es aber. Okay, weitere Termine haben wir bestimmt, aber die werden jetzt hier nicht weiter aufgeführt. Workflow seit der letzten Sitzung, Aktualisierung diverser Listen ist ein Dauerthema. Ich weiß, dass da auch etwas gemacht worden ist, nämlich nochmal ein paar Aufrufe. Ist dem richtig so, Elder? Bis jetzt keine Änderungen kommen noch. Beziehungsweise Essen, ja, wohl Essen ist eine Änderung drin, das musst du mal hier eintragen. Achso, ja, ja, Bonn und Köln haben sich aktualisiert, die haben aber Probleme mit dem Layout, das sind wir aber auch schon dran. Also ich hoffe, ich habe den Helder jetzt richtig verstanden, weil der ist immer noch ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schlecht zu verstehen. Ich versuche zu gucken, woran es liegt, ich habe noch keine Ahnung. Alles gut. Du hast recht, er ist immer noch schlecht zu verstehen. Ich habe es verstanden und du hast es, glaube ich, richtig verstanden. Wenn dort auch zu Beauftragten und Kreisverbände jetzt weitere keine Fragen sind, würde ich dann zu unseren Anträgen kommen, die wir haben. Jetzt ist der Antragsteller Frank nicht da. Der ist heute Abend, irgendwas hat er gesagt, auf jeden Fall nicht da. Ich stelle den Antrag einmal vor. Oder möchte das jemand anderes von euch tun? Das ist natürlich nicht der Fall. Es wird der Antrag gestellt, mindestens zwei Vorstandsmitglieder zu den Big Brother Awards am 8. Juni nach Bielefeld zu entsenden und dafür Tickets zum Förderpreis von 35 € pro Stück zu kaufen. Gesamtkosten ca. 100 bis 150 Euro. Meine Vermutung, Frank hat noch ein bisschen Reisekosten mit reingerechnet. Eure Meinung dazu? Bitte. Also, oder stimmen wir ab? Das können wir auch tun. Keine Unterstützung. Zur Frage, du bist wahrscheinlich dann auch da, Bali, das war eins dieser Tick, oder? Ja, ich bin so oder so da. Also, ich würde mich auch mal freuen, als Vorstandsmitglied mit Förderticket dort begrüßt zu werden. Ansonsten kaufe ich mir eh immer ein neues Ticket, nur wir haben den ganzen Tag vorher natürlich unseren CSD. Aber ich werde mich da loskoppeln können. Auf jeden Fall. Super. Ich hatte zwar Wortmeldungen, hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, ne? Oder? Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade umschalten und gucken. Okay. Der andere Stelle ist Frank Herrmann oder Frank Fitzke? Das war Frank Herrmann. Okay. Und warum? Um unsere Unterstützung gegenüber Digitalcourage zu zeigen, denke ich mal. Wann haben die uns das letzte Mal unterstützt? Moralisch während des ganzen Bundesparteitages, wenn ich das so sagen darf, weil ich mit Padelun eh im stetigen Austausch bin. Und du, also es ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen uns hier in Bielefeld so oder so mit Padelun und mir. Und dass Frank zeigen möchte, dass wir die auch unterstützen in dem, was sie tun. Da müsste Frank jetzt hier sein, der könnte dir Näheres sagen, wo er die Unterstützung sehe ich schon bei dem Verein. Aber bitte, ist ja noch offen, wir können darüber diskutieren. Wie war denn die Haltung von Digital Courage, als diese Räder-Geschichte losging? Du darfst, selbstverständlich. Ich kenne sie genau. Also genau zu dem Punkt wollte ich eben auch was sagen mit meiner Wortmeldung. Er hat da also absolut hinter uns gestanden, hat uns auch verteidigt. Und das tut er auch im Übrigen sonst sehr häufig. Wer ist er? Der Padelun. Wenn das so ist, dann habe ich doch nichts gegen, kein Problem. Ich frage halt nur bei solchen Sachen mittlerweile nach, weil ne, wir unterstützen alle Leute und ich habe immer das Gefühl, niemand unterstützt uns oder die Leute, die wir unterstützen, unterstützen uns nicht zurück, wie auch immer. Und ich stehe halt tatsächlich auf dem Standpunkt, wir haben genug unterstützt und ich würde gerne auch für die Unterstützung, die wir leisten, dann gerne auch mal Unterstützung zurückbekommen. Und deswegen denke ich mir halt oder habe mir gedacht, dass die Frage durchaus legitim ist. Auch angebracht ist. Und wenn es so ist, dass Padelun uns da unterstützt hat, ich kann da jetzt auch nicht, sagen wir, alle Tweets und was weiß ich, was da nachforschen und so weiter, ja, dann soll mir das recht sein, kein Problem. Easy. Ich möchte dazu eins hinzufügen, aber das müssen wir in nicht öffentlicher Sitzung besprechen. Ich kann die Unterstützung bestätigen, in welcher Form, Art und Weise und was gefordert worden ist oder welche Hinweise gekommen sind. Möchte ich bitte dann gerne noch in nicht öffentlicher Sitzung gerne erläutern. Selbst der Bundesvorstand ist da drin involviert gewesen. Nee, musste wegen mir nicht. Also ist völlig okay. Alles gar kein Problem. Ja, gerne. Machen wir. Okay, dann mache ich das jetzt mal hier. Also ich bin dafür. Elder? Dafür. Bernd? Ja. Tati? Dafür. Damit ist das einstimmig angenommen heute Abend. Ich danke euch. Oder Frank wird danken. Muss ich dann die Karten kaufen oder was? Budget ist 35 pro Stück, 70 plus Fahrtkosten Frank. Also 100 bis 120. Ich habe eine Frage. Bitte gerne. Causa GB, soll das so im Protokoll stehen? Muss nicht, oder? Wir sind gerade so schön unter uns. Nein, nicht ins Protokoll. Danke. Danke für den Hinweis, Andrea. Gut, dann kommen wir zu dem Last-Minute-Finanzantrag Europawahlkampf. Da gab es bereits einen Umlaufbeschluss, der ist nicht beendet worden, weil wir nur 3 Zustimmungen hatten. Ich lese einmal vor. Wir haben in Mettmann parteiübergreifend eine Gemeinschaftsaktion. Ach so, ich muss ja die Nummer immer sagen, ne? Ticket 329609. Eilt Last-Minute-Finanzantrag Europawahlkampf. Antrag, ahoi, wir haben in Mettmann parteiübergreifend eine Gemeinschaftsaktion geplant, um die Mettmanner Jugend für die Europawahl zu aktivieren und motivieren. Am 24. Mai wird eine Europawahlparty stattfinden, für die wir alle gemeinsam Eintrittskarten in den Club Golden Car sponsern und für Flyer und Plakate von uns allen getragen werden. Die werden vorab in der Stadt und an Wahlkampfständen verteilt. Die Gesamtkosten sollen auf die Parteien umgelegt werden, wobei SPD und CDU mit je 500 den Löwenanteil finanzieren und die kleinen Parteien wie wir Piraten mit jeweils 100 Euro beteiligt sein sollen. Flyer, da gibt es einen Link auf eine Facebook-Seite, ich habe mir den angetan. Für den Kostenanteil wird eine Quittung ausgestellt. Wir bitten um Bereitstellung der Mittel in Höhe von 100 Euro aus dem VKV Mettmann Gruß RIA. In der E-Mail, das muss ich dazu sagen, gibt es 4 Unterstützer. Die stehen hier jetzt nicht. Doch, Ralf, nee, 3 Unterstützer. Ralf, Irion und Lutz. Okay. Der Form halber eine Anmerkung. Die Unterstützer waren nicht im CC. Richtig. Sie standen unten drunter. Sie sind nicht angeschrieben worden. Das ist ja eigentlich, also eigentlich muss das so sein bei einem Umlaufbeschluss. Aber man kann natürlich auch mal ein Auge zudrücken, kurz vor der Wahl. Die Veranstaltung ist morgen. Der VKV hat, glaube ich, Budget. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht auf der Budgetseite bin von Mettmann. Wenn dem so ist, dann gehe ich das nochmal durch. Oder also erstmal wollen wir es trotz nicht in CC den Antrag so annehmen. Ich höre keine negative Meinung. Also nehmen wir den Antrag als gestellt an. Und dann ist die Frage, wollen wir dem zustimmen. Das machen wir wiederum einzeln. Elda? Ja. Bernd? Ja, stimme zu. Tati? Jo. Ich stimme dem auch zu. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Und dann schauen wir weiter. Und ich glaube, das war der einzige Antrag, der jetzt noch hier gewesen ist. Dann haben wir ein Thema Sonstiges. Da geht es um Plakate mit dem Ticket 329372. Da wird geschrieben, sofern ihr jetzt EU-Wahl eigene Plakate habt, also andere, weitere zu den 6 Bundesplakaten, wäre es schön, wenn ihr damit Museen in NRW bedienen könntet. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, anfragen, ob sie wollen. DHM, was ist DHM? Hier wird von mir beliefert. Bundesplakate und weitere. Und das LWL-Museum für Kunst und Kultur, Kunstmuseum Münster-Westfalen, wird auch, von wem ist denn das? Von Georg beliefert. Bundesplakate und weitere. Sofern Plakate, Hohlkammer, je 1 pro Museum, Papier je 2. Das war ein Hinweis, denke ich mal. Ja, also Aufruf. Okay, dann sind wir hiermit durch. Gibt es Fragen im Moment noch an den Landesvorstand, bevor wir uns eine nicht öffentliche Sitzung verziehen? Ich habe 2 Sachen. Und zwar, ich habe einmal vergessen, die Umläufe hier reinzupacken ins Protokoll. Das hole ich jetzt mal eben nach. Stimmt, wir hatten ein paar Umläufe, die wir beschlossen haben. Ja, 2 Stück. Ich lese die mal gerade vor und trage die gleichen Runden ins Pad ein. Das wäre sehr nett, ja. Ticket Nummer 328573, Finanzantrag Infostände vom VKV Oberhausen. Da habt ihr 100 € aus dem Oberhausener Budget beschlossen. Und Ticket Nummer 326671, damit habt ihr ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Das war's. Vielen Dank, Andrea. Und dann habe ich noch eine 2. Sache. Bitte gerne. Sonstiges. Ja. Ja, ich habe da einen Link ins Pad reingepackt, Zeile 30. Quatsch, es müsste 130. Naja, jedenfalls unter Sonstiges. Ich kann es gerade nicht sehen. Der Frank hatte ja eigentlich darum gebeten, diese Sitzung schon mit einem Krypt-Pad zu arbeiten. Und Isan und ich, wir waren beide mal so trotzig und haben gesagt, nö, machen wir nicht. Dieses Etherpad, was PPI International eben auch nutzt, könnt ihr euch mal angucken, das hat einige Vorteile gegenüber dem Cryptpad, weil man mit Farben arbeiten kann, weil es so ähnlich aussieht wie unsere jetzigen. Und Isan und ich, wir würden eigentlich ganz gerne mit dieser Pad-Gruppe weitermachen. Auf welcher Zeile ist das? 231 ist der Link. Es würde dann so funktionieren, dass anders als bei den jetzigen Pads, euch eine Einladungs-E-Mail schicke, sodass ihr dann auch eigenen Zugang bekommt. Es gibt da auch Pad-Gruppen, sodass man die Pads alle auch untereinander sehen kann. Und ja, ihr könnt euch das nochmal angucken. Ich schau mal, dass ich euch da irgendwie alle eingeladen bekomme, zumindest die 4, die jetzt hier sind. Und könnt dann mal eure Meinung kundtun. Gut, ich gebe jetzt jedem mal gerade 30 Sekunden Pause, um sich das mal anzuschauen. Stelle aber vorher schon die Frage, Andrea, Vaku, ist egal. Weißt du, von wem das gehostet ist? Ja, Bastian Baby. Okay. Ich hatte auch eine Wortmeldung. Bitte, ja. Danke. Und zwar, grundsätzlich, mir ist es völlig wurscht. Also ein Pad ist ein Pad ist ein Pad. Wenn es da Unterschiede gibt oder wenn die signifikant sind, okay, gut, ja, das nehme ich auch zur Kenntnis, kein Problem. Aber wir verwenden im Bund dieses Krypt-Pad. Ja, das sieht natürlich, das kennt ihr sicherlich, denke ich mir, das sieht schon anders aus, funktioniert glaube ich auch anders. Ich will mir auch kein Urteil darüber erlauben, ob das besser oder schlechter funktioniert oder besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Aber sehe ich das richtig, dass wir darauf zusteuern, dass wir eine völlig heterogene PET-Umgebung innerhalb der Partei kriegen. Ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel andere Landesverbände mit dem Problem umgehen. Für welche PET-Umgebung, für welche PETs die sich entschieden haben, was sie präferieren, keine Ahnung. Wie ist denn da so im Augenblick so die allgemeine Großwetterlage, Marco? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also offiziell wird vom Bund das Grip-Pad beworben, aber letztendlich muss ja jede Gruppe, sage ich mal, jede Arbeitsgruppe oder Vorstandsgruppe kann sich ja frei entscheiden. Ja, genau deswegen frage ich ja. Ja, aber ich weiß es nicht. Momentan arbeite ich komplett noch in den alten Pads, egal was ich mache. Ja, die Frage stellte sich mir auch. Oder stellt sich mir immer noch, ich muss das aber mit meinem Kreisverbandsvorstand, das ist natürlich Kleinkram, auch noch absprechen, ob wir nicht auch auf das PP International gehen. Nur weil gewohnte Umgebung für die Leute und bessere Abstufung der, so wie ich das gesehen habe, wer darf was sehen, was machen und so weiter. Also gewohnt halt. Aber das habe ich intern noch nicht abgesprochen und das mache ich in der Vorstandssitzung in der nächsten Woche Mittwoch. Da war bestimmt eine Wortmeldung oder sowas. Ja, das war ja von Isan. Ja, bitte, Isa. Danke. Also ich möchte hier nur, dass es eben auch in der Aufnahme ist, sagen, dass ich also absolut hinter Vaku stehe. Und was für mich also persönlich mit der Arbeit wichtig ist, man kann die Autorenfarben im Pad nicht sehen. Und das ist manchmal, gerade wenn man im laufenden Protokoll guckt, man sieht viel eher, wenn irgendwo was eingetragen worden ist. Es ist einfach, es ist übersichtlicher. Es ist nicht, ja, ich kann es auch nicht sagen, aber mir wäre die Lösung, die Vaku da vorgeschlagen hat, wirklich lieber. Dann nehme ich mir jetzt noch mal eine Wortmeldung, weil sich sonst keiner gemeldet hat. Soweit ich weiß, ist die Abschaltung des Piratenpads als solches ja aus Sicherheitsmängeln geschehen, hauptsächlich. Das neue Pad ist das in einer neuen Version, wo die Sicherheitsmängel nicht da sind und so weiter. Ich habe mich damit noch nicht wirklich richtig beschäftigt. Bitte, Bernd. Ja, Ali, danke. Und zwar, Vaku, du sagtest gerade, das wird von Bastian BB gehostet. Das ist also quasi in dem Zusammenhang quasi ein Privatmann. Wobei, ne, ich kenne Bastian ja nun auch gut und so, ist ein Homefreund von mir. Und ich kenne aber den Fall dieser Kommunalpiraten.de. Der ist für mich auch immer wieder warnendes Beispiel. Was passiert denn, wenn jetzt im schlimmsten Fall alle Stricke reißen würden und Bastian aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Was passiert denn dann mit den Pads? Kann ich dir nicht sagen, aber ich meine, so ein Protokoll-Pad brauchen wir für ein paar Stunden und dann ist die Sache im Wiki. Da gibt es ja eigentlich nichts, worauf man jetzt noch länger zurückgreifen müsste oder so. Ja, okay, die Pads sollen... Aber ich meine, wir sind ja hier unter uns. Ehrlich gesagt müsste der Landesverband, also ihr müsstet euch da erstmal ein paar Gedanken zu machen. Ne? Wir sind ja nur letztes Mal in der Sitzung, haben wir ja die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen von eurem Chef. Du hast völlig recht, Vaku. Also, wie schön, wir haben Jack als Zuhörer. Danke. Der guckt kein Eishockey. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir werden uns das A zur Klausurtagung mitnehmen und vorher einen bestimmen, der mit Bastian unterhält. Vielleicht sollte das der Bernd sein, der hat die kritischen Fragen gestellt. Ach so, okay. Jetzt man lerne und merke, ja, was passiert, wenn man kritische Fragen stellt in dieser Partei. Ja, ja, das ist so selbstverständlich. Nein, du bist im Thema drin, du musst im Bund Kryptopad benutzen, du schaust dir jetzt dieses Lavopad an, du hast auch sonst fast nichts zu tun als Schatzmeister, Land und Bund. Von daher ist das doch machbar. Oder nicht, also ich kann es auch machen, mir ist das egal, aber da nee, du... Nee, ich mach das gerne. Soll ich einen Antrag stellen für die Fahrt nach Potsdam? Du willst ihn besuchen? War ein Scherz, war ja, doch nur ein Scherz. Er macht das über das Bundeskonto. Der Bund ist ja entschieden, die wissen ja, was sie wollen. Nein, also die Frage ist berechtigt. Was machen wir? Wir haben von Isan und Andrea den Hinweis bekommen, dass die viel lieber weiter in einer PET-Umgebung arbeiten würden als mit CryptoPET. sollte man nicht außer Acht lassen. Und wir entscheiden das dann am 9.6. auf unserer Klausur. So werden wir einfach sein. Wir entscheiden das dann. Das ist mein Vorschlag. Würdet ihr damit konform gehen? Aber selbstverständlich, ich ja. Ich schreibe schon mal als Punkt auf. So lobe ich mir gute Vorstandsarbeit. Danke. Sind noch Fragen? Jack, der gerade reingekommen ist, hast du Fragen? Weil sonst verschwinden wir gleich in den nicht öffentlichen Teil. Das scheint nicht der Fall. Damit würde ich dann die Sitzung um 21.09 Uhr schließen. Und zur nächsten Sitzung am, jetzt gibt mir einer das Datum, ich muss gerade in meinen Kalender gucken. Steht im Pad. Ach, steht schon drin. Cool. Trotzdem wird es wahrscheinlich am 6. Juni 2019 sein, wieder hier am Ort. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.